Bemühe dich, jenen kleinen Funken des himmlischen Feuers, dein Gewissen am Leben zu erhalten, sagte George Washington. In diesem Buch habe ich von Anfang an die einzigartige Bedeutung des Gewissens hervorgehoben. Es gibt unzählige Beweise dafür, dass unser Gewissen, dieses moralische Empfinden, dieses innere Licht ein universelles Phänomen ist. Die spirituelle oder moralische Natur der Menschen ist unabhängig von der Religion oder irgendeiner spezifischen religiösen Ausrichtung, von Kultur, Geografie, Nationalität und Rasse. Dennoch haben alle großen religiösen Traditionen der Welt bestimmte fundamentale Prinzipien oder Werte, die ihnen gemeinsam sind. Kant sagte, zwei Dinge versetzten ihn in ständiges Staunen: der Sternenhimmel über uns und das moralische Gesetz in uns. Das moralische Gesetz in uns ist unser Gewissen. Das Gewissen ist die Überschneidung von moralischem Gesetz und Verhalten. Viele glauben, so auch ich, dass das Gewissen das Wort Gottes ist. Andere teilen diesen Glauben vielleicht nicht, erkennen aber, dass es ein angeborenes Gerechtigkeitsgefühl gibt, ein naturgegebenes Empfinden für richtig und falsch, gütig und herzlos, wahr und unwahr, dafür, was etwas beiträgt und was schmälert, was verschönert und was zerstört. Die Kulturen übersetzen dieses fundamentale moralische Empfinden zwar in unterschiedliche praktische Methoden und Worte, doch dadurch wird das grundlegende Gefühl für Recht und Unrecht nicht aufgehoben. Bei meiner Arbeit in Ländern mit unterschiedlichen Religionen und Kulturen bin ich diesem universellen Gewissen immer wieder begegnet. Es gibt eben diese Werte, ein Gefühl für Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Respekt und Beitrag, die unabhängig von einer Kultur bestehen, die zeitlos und evident sind. Sie sind genauso evident wie die Tatsache, dass es ohne Vertrauenswürdigkeit kein Vertrauen geben kann. Gewissen und Ego. Unser Gewissen ist eine kleine, leise Stimme in uns. Es ist still. Es ist friedlich. Unser Ego hingegen ist tyrannisch, despotisch und diktatorisch. Unser Ego ist auf unser eigenes Überleben fokussiert, auf unser Vergnügen und ein Mehr für uns selbst unter Ausschluss anderer. Es ist selbstsüchtig und ehrgeizig. Es betrachtet unsere Beziehungen zu anderen unter dem Aspekt, ob sie eine Bedrohung darstellen oder nicht. Wie kleine Kinder, die alle Menschen in die Kategorien nett oder gemein einordnen. Unser Gewissen aber demokratisiert und erhebt unser Ego zu einem umfassenderen Gefühl für die Gruppe, für das Ganze, die Gemeinde, das größere Gut. Es betrachtet das Leben unter dem Aspekt von Dienst und Beitrag, im Hinblick auf die Sicherheit anderer und auf Erfüllung. Das Ego funktioniert angesichts echter Krisen, doch es kann nicht erkennen, wie ernst eine Krise oder Bedrohung ist. Das Gewissen hingegen kann zwischen verschiedenen Graden der Bedrohung unterscheiden. Es verfügt über eine sehr gute Urteilskraft und ein großes Repertoire von Reaktionsmöglichkeiten. Es hat die Geduld und die Weisheit, zu entscheiden, was wann zu tun ist. Das Gewissen betrachtet das Leben als ein Kontinuum. Es ist zu komplexer Anpassung fähig. Unser Ego kann nicht schlafen. Es betreibt Mikromanagement. Es demotiviert uns. Es schwächt unsere Fähigkeiten und brilliert bei der Kontrolle. Das Gewissen hingegen verehrt die Menschen zutiefst und sieht ihr Potenzial für Selbstkontrolle. Es gibt uns Kraft. Es reflektiert den Wert aller Menschen und bestätigt ihre Fähigkeit und Freiheit zu wählen. So kommt es zu einer natürlichen Selbstkontrolle, die uns weder von oben noch von außen auferlegt wurde. Unser Ego wird durch negatives Feedback bedroht und bestraft denjenigen, der die schlechte Nachricht überbringt. Es interpretiert alle Daten im Hinblick auf unsere Selbsterhaltung. Es zensiert die Informationen ständig und leugnet einen Großteil der Realität. Unser Gewissen aber wertschätzt Feedback und versucht, die Wahrheit darin zu erkennen. Es hat keine Angst vor Informationen und kann zutreffend interpretieren, was geschieht. Es braucht keine Informationen zu zensieren und ist für die Wahrnehmung der Realität aus allen Richtungen offen. Unser Ego ist kurzsichtig und interpretiert das gesamte Leben anhand seiner eigenen Agenda. Unser Gewissen aber ist ein Sozialökologe, der dem ganzen System, der ganzen Umgebung zuhört und sie spürt. Es erfüllt unseren Körper mit Licht und kann unser Ego so demokratisieren, dass es die ganze Welt zutreffender reflektiert. Mehr über das Gewissen. Gewissen bedeutet, Opfer zu bringen. Unser Ich oder unser Ego einem höheren Zweck, einer höheren Sache oder einem höheren Prinzip unterzuordnen. Es bedeutet, etwas Gutes für etwas Besseres aufzugeben. Aus Sicht der Person, die das Opfer bringt, handelt es sich in Wirklichkeit gar nicht um ein Opfer, nur aus der Sicht des Außenstehenden. Solche Opfer können viele Formen annehmen, wenn sie sich in den vier Dimensionen unseres Lebens manifestieren. Wir können physische und ökonomische Opfer bringen, Körper, einen offenen, wissbegierigen Verstand entwickeln und unsere Vorurteile ablegen, Verstand, wahren Respekt und tiefe Liebe für andere zeigen, Herz, und unseren eigenen Willen zugunsten des größeren Gutes einem höheren Willen unterordnen, Geist. Eine neue Philosophie, eine neue Lebensweise bekommen wir nicht umsonst. Sie muss teuer bezahlt werden und kann nur durch viel Geduld und große Anstrengungen erlangt werden, schrieb Fjodor Dostojewski. Das Gewissen lehrt uns, dass der Zweck sich nicht von den Mitteln trennen lässt, dass der Zweck sogar schon in den Mitteln angelegt ist. Für Kant waren die Mittel, die zum Erreichen eines bestimmten Zwecks benutzt werden, ebenso wichtig wie der Zweck selbst. Laut Machiavelli gilt das Gegenteil. Der Zweck heiligt die Mittel. Gandhi zufolge gibt es 7 Dinge, die uns zerstören. Wenn Sie diese Dinge genau ansehen, werden Sie erkennen, dass jedes einen Zweck repräsentiert, der durch ein nicht auf Prinzipien beruhendes oder unwürdiges Mittel erreicht wird. Reichtum ohne Arbeit. Vergnügen ohne Gewissen. Wissen ohne Charakter. Geschäfte ohne Moral. Wissenschaft ohne Humanität. Frömmigkeit ohne Opferbereitschaft. Politik ohne Prinzipien. Ist es nicht interessant, dass sich jeder dieser bewundernswerten Zwecke auf falsche Weise erreichen lässt? Wird aber ein großartiger Zweck durch die falschen Mittel erreicht, zerfällt er letztendlich in unseren Händen zu Staub. Bei geschäftlichen Angelegenheiten wissen wir, wer ehrlich zu uns ist und seine Versprechen und Verpflichtungen einhält, und wer mit gespaltener Zunge spricht, hinterlistig und unehrlich ist. Was aber nützt ein rechtsgültiger Vertrag mit jenen, die unehrlich sind? Vertrauen Sie wirklich darauf, dass Sie Ihr Wort halten werden? Die Leute sind oft unvernünftig, unlogisch und selbstzentriert. Vergib ihnen trotzdem. Wenn du Gutes tust, werden manche dir Hintergedanken und selbstsüchtige Motive vorwerfen. Tue trotzdem Gutes. Wenn du Erfolg hast, wirst du falsche und wahre Freunde gewinnen. Sei trotzdem erfolgreich. Wenn du ehrlich und offen bist, könntest du betrogen werden. Sei trotzdem ehrlich und offen. Was du in Jahren aufgebaut hast, kann über Nacht zerstört werden. Baue trotzdem auf. Falls du Gelassenheit und Glück findest, könnten andere sie dir neiden. Sei trotzdem glücklich. Das Gute, das du heute tust, wird morgen oft vergessen sein. Tue trotzdem Gutes. Gib der Welt trotz allem dein Bestes. Letztendlich ist es nämlich eine Sache zwischen dir und Gott. Es ging ohnehin nie um dich und die anderen, sagte Mutter Teresa. Unser Gewissen ist die Instanz, die uns ständig sagt, welchen Wert die Zwecke und die Mittel haben und dass sie untrennbar sind. Das Ego aber erzählt uns, dass der Zweck die Mittel heiligt. Es erkennt nicht, dass man einen würdigen Zweck nie durch unwürdige Mittel erreichen kann. Es mag zwar so aussehen, als ob das möglich wäre, doch es gibt dann unbeabsichtigte Konsequenzen, die zunächst nicht sichtbar oder offensichtlich sind, den Zweck aber schließlich zerstören werden. Sie können beispielsweise Ihre Kinder anschreien, sie sollten gefälligst ihr Zimmer aufräumen. Falls Ihr Zweck darin besteht, dass die Zimmer aufgeräumt sind, werden Sie ihn vermutlich erreichen. Ich versichere Ihnen aber, dass die Mittel nicht nur die Beziehung zu Ihren Kindern negativ beeinträchtigen werden, sondern dass die Zimmer auch nicht aufgeräumt bleiben werden. Weisheit bedeutet, die besten Zwecke mit den besten Mitteln zu verfolgen, schrieb Frances Hutcheson. Das Gewissen ändert die Vision, Disziplin und Leidenschaft von Grund auf, denn es führt uns in die Welt der Beziehungen. Es bringt uns aus der Unabhängigkeit in die Interdependenz. Wenn das passiert, ändert sich alles. Wir erkennen, dass wir unsere Vision und unsere Werte mit anderen teilen müssen, denn ansonsten werden die Leute nicht bereit sein, die nötige Disziplin, die jene gemeinsamen Werte fordern, zu akzeptieren. Die gemeinsame Vision erzeugt dann Disziplin und Ordnung, ohne dass man sie fordern müsste. Das Gewissen liefert uns oft das Warum. Die Vision identifiziert, was wir erreichen wollen. Die Disziplin repräsentiert, wie wir es erreichen werden. Die Leidenschaft schließlich reflektiert die Stärke der Gefühle hinter dem Warum, dem Was und dem Wie. Das Gewissen verwandelt Leidenschaft in Mitgefühl. Es lässt echte Sorge für andere entstehen, eine Kombination von Sympathie und Empathie, bei der der Schmerz des anderen geteilt und angenommen wird. Mitgefühl ist der interdependente Ausdruck der Leidenschaft. Joanne C. Jones, die für Guidepost schreibt, berichtet von einer Erfahrung, durch die ihre Professorin an der Universität sie lehrte, sich bei ihrem Leben und Lernen von ihrem Gewissen leiten zu lassen. In meinem zweiten Monat an der Schule für Krankenpflege überraschte unsere Professorin uns mit einem nicht angekündigten Test. Ich war eine gewissenhafte Studentin und konnte die Fragen im Nu beantworten, bis auf die letzte. Wie heißt die Frau, die die Schule putzt, mit Vornamen? Das konnte doch nur ein Witz sein. Ich hatte die Putzfrau ein paar Mal gesehen. Sie war groß, dunkelhaarig und über 50. Aber woher sollte ich ihren Namen wissen? Also schrieb ich bei dieser Frage nichts hin. Gegen Ende der Stunde fragte eine meiner Kommilitoninnen, ob die letzte Frage auch in die Note für den Test einfließen würde. Aber sicher, antwortete die Professorin. Sie werden bei Ihrer Arbeit vielen Menschen begegnen. Jeder von Ihnen ist wichtig. Sie alle verdienen Ihre Aufmerksamkeit und Zuwendung, selbst wenn Sie sie nur anlächeln und grüßen. Diese Lektion habe ich nie vergessen. Ich erfuhr dann, dass die Putzfrau Dorothy hieß. Wenn wir uns bemühen, nach unserem Gewissen zu leben, gewinnen wir Integrität und inneren Frieden. Der deutschstämmige Presbyterianerpfarrer William J. H. Böttger sagte zu Beginn des 20. Jahrhunderts, »Wenn wir uns unsere Selbstachtung bewahren wollen, ist es besser, den Leuten zu missfallen und das zu tun, was wir als richtig erkannt haben, als ihnen vorübergehend zu gefallen und das zu tun, was wir als falsch erkannt haben.« Die Selbstachtung und Integrität erzeugen dann in jenen, die sie besitzen, die Fähigkeit, anderen gegenüber freundlich und mutig zu sein. Freundlich, indem sie große Achtung und Ehrfurcht vor anderen, deren Ansichten, Gefühlen, Erfahrungen und Überzeugungen zeigen. Mutig, indem sie ihre eigenen Überzeugungen frei zum Ausdruck bringen. Durch die Wechselwirkung unterschiedlicher Meinungen können jene dritten Alternativen zustande kommen, die besser sind als die ursprünglichen Vorschläge beider Seiten. Das ist wahre Synergie, wenn das Ganze größer ist als die Summe seiner Teile. Menschen, die sich nicht von ihrem Gewissen leiten lassen, werden diese persönliche Integrität und diesen inneren Frieden nicht erlangen. Sie werden feststellen, dass ihr Ego versucht, die Kontrolle über ihre Beziehungen zu übernehmen. Vielleicht täuschen sie hin und wieder Einfühlsamkeit und Freundlichkeit vor. Doch sie werden subtile Formen der Manipulation benutzen und sogar so weit gehen, sich auf freundliches, aber diktatorisches Verhalten zu verlegen. Der private Erfolg der Integrität ist die Grundlage für die öffentlichen Erfolge, eine gemeinsame Vision, Disziplin und Leidenschaft zu etablieren. Dann ist Führung kein unreifes Wechselspiel zwischen starken, unabhängigen, von ihrem Ego getriebenen Herrschern und willfährigen, abhängigen Beherrschten mehr, sondern eine interdependente Arbeit.